بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Das als Ergänzung zu der heutigen Predigt. Die heutige Predigt, Freitagspredigt, wie gesagt, da ist der deutsche Teil ein bisschen zu kurz getreten. Das passiert manchmal. Witzigerweise habe ich mir diesmal ein Drittel der Notizen gemacht, die ich mir normalerweise mache, wenn ich eine Predigt halte. Ein Drittel. Okay? Und trotzdem ist die Predigt doppelt so lang geworden im Arabischen. Also es ist eigentlich, das ist eigentlich ein Beweis dafür, dass manchmal etwas aufzuschreiben und sich daran zu halten, was den zeitlichen Rahmen angeht, besser ist. Ja? Es sei denn, man ist sehr redegewandt und kann die Zeit gut einschätzen, dann natürlich kann man auch sehr frei mündlich sprechen. Deswegen hat beides seine Vor- und Nachteile. Wie dem auch sei, wir haben das Thema der Predigt war ursprünglich die Hindernisse auf dem Weg zur Taube. Und dazu gab es einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das ist der berühmte Hadith, in dem der Prophet alaihi wasallam über einen Menschen gesprochen hat, der 99 Menschen getötet hat und danach nach dem wissensreichsten Menschen auf Erden gesucht hat, um Tauba zu machen. Dieser berühmte Hadith, den haben wir auseinandergenommen. Und ich denke auch dadurch, dass wir uns jetzt die Zeit nehmen, ein bisschen mehr Zeit haben, nach Khutbah haben wir so eine Viertelstunde ungefähr Zeit, das reicht sowieso nicht, um sowas ordentlich auseinanderzunehmen, dann können wir das jetzt inshallah ta'ala nachholen. Dazu haben wir Folgendes gemacht in der Predigt. Wir haben diesen Hadith, wir haben die Version von Sahih Muslim genommen als Grundlage. Das heißt, ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam wird ja des Öfteren nicht nur einfach überliefert, sondern wird in verschiedenen Quellen überliefert. Okay? Zum Beispiel in Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud und so weiter und so fort. Und das Interessante ist ja, oder die Frage ist, wieso wird das vielfach überliefert? Naja, weil die Menschen sind ja viele gewesen, die Hadith überliefert haben. Und warum, die Frage ist, was ist der Sinn, dass wir jetzt auch diese verschiedenen Überlieferungen anschauen? Der Sinn ist mannigfaltig. Es gibt viele verschiedene Weisheiten dahinter, warum man verschiedene Wortlaute eines Hadithes betrachtet. Um die Frage zu beantworten, stelle ich eine Gegenfrage. Warum gibt es einen und denselben Hadith in verschiedenen Wortlauten? Vielleicht ist das auch schon mal passiert. Ihr habt einen Hadith irgendwo gelesen, sei es auf Arabisch oder in eurer Muttersprache. Natürlich jetzt davon abgesehen, dass man einen Hadith unterschiedlich übersetzen kann. Das ist jetzt eine andere Frage. Aber es geht darum, du liest einen Hadith und dann plötzlich findest du woanders den Hadith ähnlich, aber nicht ganz genau so, wie du ihn eigentlich kennst. Da fehlt ein Wort oder ist ein Wort, oder ein fehlt ein ganzer Satz oder er ist ein bisschen ausführlicher, ein bisschen kürzer. Die Frage ist, wieso, wie kommt das zustande? Wir haben in der Predigt zwei wesentliche Gründe erwähnt. Vielleicht kommt der eine oder andere von euch darauf. Warum ist der eine und gleiche, selbe Hadith in unterschiedlichen Wortlauten vorhanden heutzutage? Also ich würde einfach mal sagen, weil es verschiedene Personen sind, die das übernehmen. Okay. Ich höre erstmal die anderen an und dann kommen wir. Du wolltest das gleiche sagen? Ja, du wolltest was sagen? Ich würde sagen, dass bei einem Geschehen ist mehrere Personen dabei sind, die da erzählt dann etwas anderes. Jazakallah, ja. Nächste. Gleiche? Okay, was neu? Bei der Prophet, wenn er auch etwas Wichtiges oder was wichtig auch für die Umma ist, es mehrmals auch wiederholt hat und kann sein, dass die Überlieferer oder die Gefährten, die damals mit ihm waren, etwas vielleicht, dass er ein Wort dazu nicht gesagt hatte oder beim anderen Gefährten dieselbe Sache bloß etwas länger überliefert hat. Dass das auch Barakallahu fik. Ihr habt praktisch schon die zwei wesentlichen Punkte getroffen. Ich fasse es nochmal zusammen. Der ein wesentlicher Grund ist, dass der Prophet a.s.w. oft, wenn er redet, nicht nur eine Person zuhört, sondern mehrere Menschen zuhören. Und diese verschiedenen Menschen, der eine versteht alles oder kann sich alles merken, was der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Der nächste merkt sich zwar alles, aber nicht wortwörtlich. Er gibt es praktisch mit seinen eigenen Worten wieder. Der nächste ist ein Mittelding. Der schafft manche Sachen wortwörtlich wiederzugeben, wie der Prophet es gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, aber anderes nicht. Der vierte hört und schreibt mit und merkt sich dann praktisch das, in Anführungsstrichen, das Geschriebene, was er aufgeschrieben hat. Das heißt, es gibt verschiedene Menschen, die zuhören. Dieser Grund trifft auf unseren Hadith nicht zu. Okay? Dieser Grund trifft auf unseren Hadith nicht zu. Warum? Weil dieser Hadith nach meiner Recherche nur von Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu überliefert wird. Okay? Das heißt also, wir haben nicht denselben Hadith über verschiedene Sahaba überliefert, dann könnte man sagen, sie alle haben zugehört und sie alle haben unterschiedlich das weitergegeben. Ist aber in diesem Fall offensichtlich nicht der Fall. Aber, jetzt kommt das große Aber, warum ist diese Begründung trotzdem richtig? Auch wenn es nur Abu Sa'id ist, radiallahu anhu, der das überliefert hat. Barakallahu fiik, weil die Überlieferung hört ja nicht bei Abu Sa'id auf, sondern was mit den Tabi'un danach? Und es ist auch tatsächlich so, dass Abu Sa'id den Hadith erzählt hat, den Leuten, seinen Schülern erzählt hat. Und da ist eben das, und kann das sehr wohl geschehen sein, dass der eine aufmerksamer war, dass der eine sich mehr gemerkt hat und so weiter und so fort. Und dann kommen wir zu der zweiten Begründung. Die zweite Begründung ist, haben wir gesagt, dass der Prophet selbst, a.s. hat er etwa, wenn er etwas gesagt hat, dass nur immer einer einzigen Person ein einziges Mal erzählt. Warum? Warum? Wenn du die Botschaft den Menschen verkünden willst, wenn deine Aufgabe ist, den Menschen die Botschaft, die von Allah bekommen hast, weiterzugeben, dann erzählst du es nicht nur einmal in der Ecke für eine Person. Also so verkündet man keine Botschaft. Also dann geht die schnell verloren. Okay? Sondern das erzählst du einmal auf dem Mimbar, einmal erzählst du das im Unterricht, nächstes Mal erzählst du es deiner Ehefrau, nächstes Mal erzählst du es deinem Freund auf der Reise, nächstes Mal erzählst du es jemandem und so weiter und so fort. Das heißt, die Geschichte an sich, der Prophet selbst, a.s., wird ein und dieselbe Sache mehrmals den Menschen gesagt haben. Er hat es sogar, wenn er geredet hat, einen Satz manchmal mehrmals wiederholt. Wie in dem berühmten Hadith, als er gesagt hat, Ad-Dinun Nasiha, Ad-Dinun Nasiha, Ad-Dinun Nasiha. Das heißt, Religion bedeutet aufrichtigen Ratschlag geben. Religion bedeutet aufrichtigen Ratschlag geben. Religion bedeutet aufrichtigen Ratschlag geben. Dann fragten sie ihn, für wen? Und dann antwortete der Prophet sallallahu alaihi wasallam, einer der berühmten Nawawi Hadithe. Insofern, der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst erzählt einen Hadith mehrmals. Und nicht nur zu einem einzigen Begebenheit. Und gerade, wenn es um Geschichten geht, in diesem Hadith, den ich euch gleich vorlesen werde, inshallah, geht es um eine Erzählung. Es geht um einen Mann, der früher gelebt hat und der etwas Schlimmes erlebt hat. Und der Prophet erzählt das. Warum sollte er jedes Mal genau den gleichen Wortlaut sagen? Versteht ihr? So, auch dies trifft nicht auf diesen Fall zu, sondern auf die Generation danach. Denn es ist ein Unterschied, ob ich eine Ayah aus dem Koran höre. Du hörst solche die Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Dann sprichst du genauso nach. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Okay? Aber wenn ich dir eine Geschichte erzähle, gehört es zwar zur Perfektion, die Geschichte wortwörtlich so weiterzugeben, aber wenn du sie inhaltlich korrekt weitergibst, ist es auch gut, oder? Ja? Also ob ich jetzt sage, einfaches Beispiel, ja? Wenn ich jetzt sage, Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam das und das gesagt hat. Oder ob ich sage, Abu Sa'id al-Khudri berichtet, dass der Prophet Allah sallallahu alaihi wasallam das und das gesagt hat. Was war jetzt der Unterschied? Ich habe nur das Wort Gesandte mit Prophet ausgetauscht. Hat es was geändert an der Bedeutung? Nicht wirklich. Okay? Das heißt also, es gibt die wortwörtliche Überlieferung Und es gibt die inhaltliche Überlieferung. Das ist eine bekannte Thematik in der Hadith, allgemein in der Historie, aber allgemein besonders in den Hadith-Überlieferungen. Und natürlich möglichst versucht man wortwörtlich das wiederzugeben, was der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wa sallam. Das ist die beste Form der Überlieferung. Beim Koran gibt es keine inhaltliche Überlieferung. Im Koran gibt es nur wortwörtlich. Kein Mensch, der hat jemals den Koran überliefert, sinngemäß. Das gibt es nicht. Das macht man im Tafsir. Im Tafsir erklärt man die Ayat sinngemäß. Richtig. Aber wortwörtlich, keiner würde den Koran im Salah vortragen. Es ist zusammengefasst. Ich fasse mal die Surah zusammen in einem Satz oder so. Ja. Das gibt es nicht. Insofern haben wir zwei wesentliche Gründe zusammengefasst. Nummer eins, es gibt natürlich noch andere Gründe, ja, aber das ist nichts für uns. Die wesentliche Nummer eins, dass der Prophet a.s.w. selbst den Hadith mehrmals gesprochen hat und dadurch unterschiedliche Worte gesagt hat. Und Nummer zwei, dass die Überlieferer unterschiedlich genau weitergeben, aber unterschiedliche Teile des Hadiths auch weitergeben. So. Und deswegen haben wir uns folgende Sache in der Predigt gemacht. Wir haben eine bekannte Version dieses Hadiths genommen. Das ist die Version im Buch von Sahih Muslim. Ihr wisst, dass die Hadith in Sahih Muslim, die sind alle Sahih, genauso wie die Hadith bei Bukhari alle Sahih sind. Insofern machen wir uns da keine Kopfschmerzen. Die sind eh alle authentisch. Und deswegen, warum sind sie alle authentisch? Nicht, weil das Buch vom Himmel gefallen ist, sondern weil der Autor, rahimahullah ta'ala, Imam Muslim ibn al-Hajjaj, al-Naysaburi, weil er eben nur Hadithe aufgenommen hat, die die Bedingungen eines Sahih-Hadithes erfüllen. Ja, das ist das Geheimnis dahinter. Und Allah azza wa jal hat ihm solch einen Erfolg verliehen, dass er auch diese Bedingungen dass er diese Bedingungen selbst erfüllt hat, in dem Sinne, dass er sich auch daran gehalten hat. Also es ist ein Unterschied. Du kannst auch sagen, ich schreibe jetzt ein Buch, in dem ich nur authentische Hadithe aufnehme. Nur ob es dann das Ergebnis auch wirklich so ist, muss ja nicht sein. Kann sein, du hast Fehler gemacht. Kann sein, du hast viele Hadithe reingebracht, die gar nicht authentisch sind, weil du ein fehlbarer Mensch bist. Okay? Aber diese Imame, rahimahullah ta'ala, die haben teilweise über 10 Jahre an ihrem Buch gearbeitet. Ich glaube, Imam Bukhari hat 18 Jahre an seinem Buch gefeilt, bis die Version am Ende rauskam, die wir heute haben. Insofern es ist eine Frage, wie viel Mühe man sich auch gegeben hat in Bezug auf das Buch, was man schreibt. Das heißt also, diese Überlieferung, das ist eine Version, die wir jetzt gleich vorlesen werden, aus Sahih Muslim. Das ist Nummer eins. Dann haben wir gesagt, schauen wir uns an, auch die anderen Versionen dieses Hadiths. Und das ist höchst interessant, weil was ist der Sinn, warum man sich auch die anderen Versionen des Hadiths anschaut? Wer könnte mir, was es gibt verschiedene Weisheiten, wer könnte was davon nehmen? Vielleicht gibt es Hadithe, die das Verständnis dann vereinfachen. Richtig, okay. Was noch? In dem Hadith zum Beispiel, als dieser Mann am Ende ausreitet, da gibt es auch verschiedene Versionen. Und da habe ich auch gelesen, dass es dann einmal so überliefert wird und einmal auch was anderes. Okay, was noch? Nochmal. Bestätigung ist auch schön. Na? Ergänzung. Also haben wir jetzt Erläuterung, Bestätigung, Ergänzung. Na? Passendere Form zum Thema, je nachdem Wortlaut, warum nicht? Ja? Vielleicht, dass wir mehrere Lehren ausziehen. Durch was? Ja, bestimmte Ergänzungen. Oder? Das wäre eine Ergänzung, genau. Das war eine Ergänzung. Also ihr habt, wie ihr gesagt habt, ja, einmal das Bestätigung ist gut. Das Bestätigung bedeutet nämlich, ja, wenn unterschiedliche Menschen den Hadith gleich überliefern, dann ist es eine Bestätigung der Authentizität. Ja? Also es reicht schon, dass eine vertrauenswürdige Person dir das mitteilt. Was ist dann, wenn zwei Menschen unabhängig voneinander das Gleiche bestätigen? Ja, das ist Wahnsinn. Also ich mache ganz einfach das Beispiel, ja. Stell dir mal vor, dein Freund erzählt dir, ich war im Urlaub in einem bestimmten Hotel, das heißt so und so. Okay? So. Und dann kommt ein anderer und sagt, ja, ich war auch in dem Hotel, das ist auch wirklich gut. Zweifelst du jetzt, dass es Hotel gibt? Kann es sein, dass die beiden im gleichen Urlaubsland, im gleichen Urlaubsstand, im gleichen Hotel waren und zufälligerweise den gleichen Fehler gemacht haben? Das reicht schon zwei. Und jetzt stell dir mal vor, sowas wird gleich überliefert über 1000 Jahre hinweg, dann wisst ihr, wie genau die Menschen waren. Versteht ihr? Also, wenn ihr teilweise, warum sind viele Nachrichten erlogen, die Menschen erzählen? Ja, weil das hapert schon an einer zweiten Person, die was weitergeht. Die hat die erste schon gar nicht richtig verstanden. Die hat nicht richtig zugehört. Okay? Jetzt du hast Überlieferungen, die über Jahrhunderte hinweg eingehalten werden. Also bis zum heutigen Tag gibt es Menschen, die mit ihrem Lehrer zusammensitzen, die haben Sahih al-Bukhari in der Hand, okay? Und der Lehrer hat sein Skript, das er persönlich überliefert, bis Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, und dann lesen die Schüler ihm das Buch vor, die haben irgendeine Version gekauft vom Markt, okay? Und dann sagt der Lehrer, stopp, das Wort, da fehlt ein Punkt. Oder das Wort, stopp, da musst du noch was ergänzen, es gibt eine zweite Version, wo das Wort so und so vorkommt. Stopp, in der Version, im Manuskript so und so, ist die Überschrift so und so anders als in dem Manuskript so und so. Und da gibt es eine Wissenschaft für sich. Ja, das ist eine Wissenschaft für sich. Und das hält an bis zum heutigen Tag. Das heißt also, diese Bücher werden immer noch bewahrt und überliefert. Beim Koran kennen sie sowieso. Beim Koran kennen sie sehr. Ist ja nicht nur eine wortwörtliche, buchstäbliche Überlieferung, sondern geht es auch noch um die Aussprache. Also Quran hat die höchste Form der Authentizität. Aber Hadithen wird das genauso, bis zum heutigen Tag, wird damit danach verfahren. Insofern, wie gesagt, wenn eine Überlieferung über Jahrhunderte, also über Jahrhunderte, seit über 1000 Jahren überliefert wird, ja, dann wissen wir, wie genau und ehrlich diese Menschen gewesen sein müssen. Ja, weil es ist eben kein, das handelt sich eben nicht mehr um Zufälle, sondern um Genauigkeit. Insofern, die Ausgangsfrage war, den Sinn, warum wir unterschiedliche Versionen anschauen. Und das haben wir gedacht. Wir haben gesagt, Bestätigung, dann haben wir Ergänzung. Ja, weil wenn der eine ein Wort sagt, was der andere nicht gesagt hat, dann habe ich eine zusätzliche Ergänzung. Das haben wir sehr schön in diesem Beispiel deutlich. Und dann haben wir gesagt, was erläuternd. Erläuternd. Das ist sehr schön, weil manchmal erzählt jemand etwas, verwendet ein Wort und der andere erzählt etwas, verwendet aber an der gleichen Stelle ein anderes Wort. Und dadurch weißt du, dass das eine mit dem anderen gemeint ist. Okay? Dadurch weißt du, dass das eine mit dem anderen gemeint ist, weil der eine hat es nur anders ausgedrückt. Wäre das nicht der Fall, hättest du ein Problem, weil das Wort, was der Erste verwendet hat, nicht so ganz eindeutig ist. Es könnte links bedeuten, könnte aber auch rechts bedeuten. Okay? Einfaches Beispiel, heutzutage, wenn jemand reden will im Arabischen, er sagt schmal, das ist jetzt umgangssprachlich, ja, schmal. Da könnte man darunter verstehen Norden oder auch links. Okay, Norden oder Schamal ist Norden und Schimal würde man sagen, links, aber im Dialekt macht man keinen Unterschied. Okay? So, der andere überliefert die gleiche Erzählung, sagt aber Yasar. Und Yasar ist was? Links. Also wissen wir, dass der Erste nicht Norden meint, sondern links meint. Ja, sonst ist es blöd, ne? Sonst weißt du nicht, was er meint. Okay? Insofern, das haben wir auch in diesem Hadith, auch wenn es nicht jetzt so herausragend ist, aber das gibt es da. Und solche Sachen finden wir teilweise sogar auch anders, also nicht nur in Hadithen des Propheten. Ich lese euch jetzt einfach mal auf die Schnelle die ursprüngliche Version vor, nur dass wir den Hadith einmal alle gehört haben, und dann gehen wir ihn nochmal kurz durch. Und zwar heißt es, Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet Allahs sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, unter denjenigen, die vor euch waren, gab es einen Menschen, gab es einen Mann, der 99 Seelen getötet hat. Dann fragte er nach dem wissensreichsten Menschen auf Erden. Er wurde auf einen Menschen verwiesen. Er ging zu ihm und sagte, dass er 99 Seelen getötet hat. Und fragte, ob es für ihn die Möglichkeit zur Reue gibt. auf Arabisch? Tauba. Tauba übersetzt auf Arabisch bedeutet wortwörtlich von Taba, heißt zurückkehren. Also praktisch eine Möglichkeit zur Rückkehr gibt. Okay? Reue auf Arabisch ist Nadam. Nadam ist die Reue, die man, also das, was das Gefühl, was man spürt im Herzen, was einen verletzt. Das ist eine Säule der Tauba. Ja? Also daraus besteht die Tauba. Die Rückkehr, woraus besteht die Rückkehr zu Allah Azza wa Jal? Ja, die berühmtesten Sachen sind was? Ja, Nummer eins, dass du die Sünde mal aufhörst zu machen. Wie willst du denn, was bedeutet Rückkehr zu Allah, wenn du weiter sündigst? Ja, das macht keinen Sinn. Nummer zwei, dass du bereust, diese Sünde gemacht zu haben. Weil wenn es dir wurscht, egal war, was ist das für eine Rückkehr? Und Nummer drei ist was? Ha? Haben wir gesagt. Barakafik. Du hast auch vor, das nie wieder zu tun. Ja. Manche Gelehrte erwähnen noch zwei weitere Sachen, aber das sind keine speziellen Bedingungen der Tauba, wenn man das genau untersucht, sondern es ist ein allgemeines. Das gilt für jede Ibadah. Nummer eins, dass du es für Allah machst. Weil es kann sein, du bereust die Sünde, die du gemacht hast. Du bereust es, Alkohol getrunken zu haben. Du bereust es, geraucht zu haben. Du bereust es, aber nicht, weil es haram war, sondern weil es dein Geldbeutel wehgetan hat. Okay? Deswegen bereust du sehr, diese 5 Euro, die du bezahlt hast. Ja. Das gibt's. Nummer zwei, sagen sie, dass es rechtzeitig geschieht. Also bevor du stirbst oder bevor die Sonne im Westen aufgeht. Ja? Aber das sind keine speziellen für die Taube. Deswegen eigentlich die wesentlichen, die drei, wie die meisten Gelehrten auch erwähnen. Rahimahullah ta'ala. Das heißt, er fragt, gibt es für mich, das habe ich schon zu viel erklärt, ich wollte eigentlich die Version nur einmal kurz lesen, da können wir hinterher reden. Ja? Gibt es für mich eine Möglichkeit zur Umkehr, fragt er diesen Mönchen. Ja? Er sagte nein. Daraufhin tötete er ihn und vollendete die 100. Danach fragte er wieder nach dem kenntnisreichsten Erdbewohner, und man verwies ihn auf einen gelehrten Mann. Er sagte, dass er 100 Seelen getötet hat und fragte, ob es für ihn die Möglichkeit zur Umkehr gibt. Er sagte, jawohl. Und wer wird schon zwischen dir und der Taube stehen? Oder wer wird dich von der Taube abhalten können? Gehe zum Land so und so, denn dort befinden sich Menschen, die Allah dienen, so diene Allah mit ihnen zusammen. Und kehre nicht zu deinem Land zurück, denn es ist ein übles. Daraufhin zog er los. Als er an der Mitte des Weges ankam, kam der Tod zu ihm. Daraufhin stritten sich die Engel der Barmherzigkeit mit den Engeln der Strafe. Die Engel der Barmherzigkeit sagten, er kam reuend und sein Herz war schon Allah zugewandt. Und die Engel der Strafe sagten, er hat niemals etwas Gutes getan. Daraufhin kam zu ihnen ein Engel in der Gestalt eines Menschen und sie machten ihn zwischen ihnen zum Richter. Man sagte, miss die Distanz zwischen den beiden Ländern. Demjenigen Land, dem er näher ist, zu dem gehört er. Da missten sie zwischen diesen beiden Ländern und fanden vor, dass er demjenigen Stück Erde näher war, zu dem er hingehen wollte. Daraufhin haben die Engel der Barmherzigkeit ihn aufgenommen. Und dann heißt es am Ende des Hadithes, so wurde er zu einem von ihnen. So wurde er zu einem von ihnen. Das heißt, zu einem, der Bewohner des Landes, zu dem er hinausgezogen ist. Dieser Hadith ist einer der gewaltigsten Hadithe in Bezug auf die Gnade Allahs subhanahu wa ta'ala. Es ist schwer vorstellbar, dass jemand eine Sünde begehen kann nach dem Kufr und nach dem Schirk, die schwerwiegender ist als Mord. Weil die Sünde des Mordes verbirgt oder beinhaltet zwei Arten von Sünden. Das ist einmal die Sünde gegenüber Allah Azza wa Jal, weil er das Töten verboten hat. Und auf der anderen Seite, es ist eine Sünde den Menschen gegenüber. Und ihr wisst, wie die Menschen gegenüber solchen Sachen, wie sie mit solchen Sachen umgehen, wenn man ihnen ihr Recht weggenommen hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns berichtet, dass am Tag der Auferstehung der Ermordete auferstehen wird und seinen Kopf in seiner Hand halten wird und zu seinem Herrn sprechen wird: O Herr, frag den da, warum er das mit mir gemacht hat. Und es geht ja hier, da hat es ja, das ist eine der gewaltigsten und schwerwiegendsten Sünden überhaupt, und das am Tag der Auferstehung. Was für eine Antwort willst du denn sagen? Wenn du jemanden zu Unrecht getötet hast, was willst du denn sagen? Du hast keine andere Möglichkeit, außer zu hoffen auf die Barmherzigkeit Allahs Azza wa Jal. Natürlich gibt es einen Unterschied zwischen dem absichtlichen Töten, ja, dem vorsätzlichen Töten, und wenn man jemanden aus Versehen getötet hat, wie zum Beispiel durch einen Autounfall oder anderweitig. Aber trotzdem, hier geht es um den absichtlichen Mord. Und wenn der absichtliche Mord unter die Barmherzigkeit Allahs Azza wa Jal fallen kann, der vorsätzliche, dann gilt das für die anderen erst recht. Richtig? Auf jeden Fall, dieser Hadith ist ein Hadith, der gerichtet ist an jeden Sünder, der, und das ist die Einschränkung sehr wichtig, der den Weg zu Allah gesucht. Ansonsten, dieser Hadith ist nicht gerichtet an Menschen, die sündigen und einfach sagen, Allah wird mir schon vergeben. Allah ist groß und barmherzig. Allah ist Ghafur und Rahim, allvergebend und gnädig. Diese Menschen, die nichts dafür tun, umzukehren, für die ist dieser Hadith nicht gemeint. Der Hadith richtet sich an Menschen, die bereit sind, umzukehren und auch schon damit angefangen haben oder vorhaben anzufangen. Ich lese jetzt noch einmal vor und füge gleichzeitig auch diejenigen Wortlaute aus anderen Überlieferungen hinzu, inshallah ta'ala. Wir haben gesagt, Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu ta'ala anhu, berichtet, dass der Prophet Allah sallallahu alaihi wasallam sagte. In einer anderen Version, in Sunan ibn Majah, ich sage das jetzt nur zur Dokumentation, weil es gibt Leute, die interessiert die Quelle, okay? Aber ansonsten, die Überlieferungen sind, oder die Hinzufügungen sind alle inshallah ta'ala authentisch. Aber entscheidend ist, dass Abu Sa'id radiallahu in einer anderen Version sagte, er, in Sunan ibn Majah, er sagte: Soll ich euch nicht mitteilen, was ich direkt aus dem Munde des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gehört habe? Meine Ohren haben es gehört und mein Herz hat es sich gemerkt. Oder könnt ihr es auch übersetzen, und ich habe es mir beherzigt. Auf jeden Fall, diese Version beinhaltet zwei wesentliche Aspekte. Wer kommt darauf? Also Unterschied zwischen, Abu Sa'id berichtet, dass der Prophet s.a.w. gesagt hat. Oder ob er gesagt hat, soll ich euch nicht mitteilen, was ich vom Munde des Gesandten Allahs s.a.w. gehört habe? Meine Ohren haben es direkt gehört, und mein Herz hat es sich gemerkt. Die Direktheit. Das ist Nummer eins. Nummer zwei. Die Genauigkeit. Sehr schön. Die Direktheit, weil es gibt auch Überlieferungen von einem Freund des Propheten, nicht direkt mit dem Propheten, sondern über einen anderen. Okay? Und jemand, der direkt in der Situation dabei war und das gehört hat, der kennt die Umstände und der weiß in der Regel am besten Bescheid, was gemeint ist. Denkt mal an diese berühmte Thematik, die wir mal im Fiqh besprochen haben. Da geht es um, der Prophet, hat er Maimuna radiallahu anha geheiratet, während er im Ihram war, während er im Weihzustand der Hajj war, oder nicht? Ja, da, was es Maimuna radiallahu anhu sagte, nein, hat er nicht. Er war halal. Und Ibn Abbas sagte, doch, hat er. Er war haram, das heißt im Ihram-Zustand. Ja. Er sagt auch Muhrim. Ja. Dann sagte, und dann haben wir gesagt, es ist einer der wesentlichsten Aspekte oder einer der wesentlichsten Gründe, warum wir gesagt haben, Maimuna hat recht, ist was? Ha? Genau, weil sie war dabei. Sie war ja, sie ist die Ehefrau, die geheiratet hat. Okay? Und Ibn Abbas, man kriegt das irgendwo aus der Ferne mit, ja? Da muss er nicht unbedingt dabei gewesen sein. Das heißt also, das ist ein Grund, Hadithe einander zu bevorzugen, gegeneinander abzuwägen. Ja? Deswegen ist halt nicht damit getan, dass man sagt, Hadith sahih und sagt, erledigt. Ja? Unter sahih gibt es Stufen, die nur Allah azza wa jalla kennt. Auf jeden Fall, hier in diesem Hadith wissen wir die Direktheit. Abu Sa'id hat direkt vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört. Und Klammer auf, das ist eine der Vorzüge von Abu Sa'id selbst. Es ist ein Vorzug, dass er ein Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam direkt gehört hat. Das heißt, das, was an anderen Menschen weitergeht, geht auf sein Konto der Hasanat. Okay? Er ist derjenige, der diesen Hadith bewahrt hat. Er ist derjenige, der diesen Anblick des Propheten sallallahu alaihi wasallam genießen durfte. In dem Moment, wo der Prophet diesen Hadith gesprochen hat. Nummer zwei, haben wir gesagt, die Genauigkeit. Natürlich. Wenn jemand, dem du sowieso schon vertraust, der auch noch sagt, hör mal zu, dass ich dir sage jetzt, habe ich direkt gehört vom Propheten, das hat mir keiner erzählt, ich habe es direkt gehört. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen, was er, als er es gesprochen hat. Ich habe es mit meinen eigenen Augen, eigenen Ohren gehört und ich habe es mir wirklich gemerkt, das heißt, er ist von sich überzeugt. Und das ist auch bekannt, dass jemand, der vertrauenswürdig ist, die vertrauenswürdigen Menschen sind nicht alle gleich stark in der Überlieferung. Aber hier sagt er dir, hör mal zu, als würde er sagen, wenn ich mir was gemerkt habe, dann war es dieser Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Insofern die Genauigkeit. Dann sagte er, radiallahu ta'ala anhu, unter den Menschen, die vor euch gelebt haben, gab es einen Mann, der 99 Seelen getötet hat. In einer anderen Version, Sahih Bukhari, sagte er, unter den Kindern Israels gab es einen Menschen, der nur 99 Seelen getötet hat. Oder Menschen. Und deswegen wissen wir, dass es eine israelitische Überlieferung ist. Oder dass die Menschen, von denen der Prophet hier gesprochen hat, die Kinder Israels gewesen sind. Und da können wir kurz über die berühmte Thematik sprechen. Was ist eigentlich was ist eine israelitische Überlieferung? Damit meinen wir im Fachjargon, wie man so schön sagt, in der Fachsprache, meinen wir damit eine Überlieferung, die auf das Volk der Schrift zurückgeführt wird. Das heißt, etwas wird erzählt über das Volk der Schrift oder vom Volk der Schrift. Und das ist jetzt eine interessante Thematik. Denn wenn etwas erzählt wird über das Volk der Schrift, ja, dann fragen wir uns, wer? Richtig? In dem Fall der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ist kein Problem. Weil woher wird der Prophet es gehört haben? Von Allah, azza wa jalla. Er bekommt der Wahi. Also deswegen ist uninteressant zu wissen, ist es nicht relevant zu sagen, wann hat der Prophet gelebt und wann haben die Kinder Israels oder wann hat sich dieses Ereignis abgespielt, spielt keine Rolle. Diese Distanz, diese zeitliche, vielleicht auch örtliche Distanz wird überbrückt durch die Offenbarung Allahs Azza wa Jalla, der beim ersten Begebenheit das gesehen hat und das dem Propheten mitgeteilt. Fertig. Und uns geht es ja nur darum zu wissen, dass es authentisch ist. Aber wenn wir sagen, es wird erzählt vom Volk der Schrift, das heißt, ein Jude oder Christ selbst erzählt etwas, richtig, dann gehen wir wieder mit um. Darüber sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Hadithu an Bani Israela wa la haraj. Erzählt ruhig vom Volk der Schrift oder was sie erzählt hat und das ist keine Sünde für euch. Gemeint ist, solange es natürlich nicht dem widerspricht, was wir gelernt haben. Also wenn jetzt die Juden oder Christen uns erzählen über einen Propheten, dass er, wal'iyadu billah, Schirk begangen hat, oder eine große Sünde begangen, solche Sachen verwerfen wir. Interessiert uns nicht. Wir sagen kategorisch, es ist falsch. Ja? Insofern, solange es unserer Religion nicht widerspricht und solange es eine Weisheit beinhaltet, kann man es erzählen, ohne zu sagen, dass es authentisch ist. Zum Beispiel werden viele Weisheiten erzählt über Jesus a.s. in der Bibel. Solange diese Weisheiten nicht, solange diese Erzählungen nichts Verbotenes beinhalten, ist es nicht schlimm zu sagen, als Prediger zum Beispiel, in der Bibel steht, dass Jesus das und das und das gesagt hat oder ihm das und das und das passiert ist. Weil der gesunde Zuhörer weiß, dass in der Bibel steht, das bedeutet nicht, dass es Koran ist und nicht, dass es Hadith ist, oder? Also ein bisschen kann man erwarten vom Zuhörer. Aber wenn er sagen würde, einfach direkt, Jesus hat gesagt, das wäre problematisch. Weil dann würden wir ihn fragen, wo hast du es her? Aber wenn er sagt, in der Bibel steht, hat er dir gesagt, was steht. Okay? Insofern sagte er, unter den Leuten, die vor euch gelebt haben, gab es einen Mann, der 99 Seelen getötet hat. Seele, im Arabischen, oder ihr wisst ja, dass die Seele ein Teil eines Ganzen ist. Der Teil, der Mensch besteht aus Körper und Seele. Ja. Das heißt also, wenn man sagt Seelen, dann meint man damit den Menschen, logischerweise. Und das gibt öfter, man sagt, welche fleißigen Hände haben das denn gebaut? Man meint, welche fleißigen Menschen haben das denn das gebaut? Ja. Insofern, manchmal meint man mit dem Teil einer Sache die Sache selbst. Das gibt es. Okay. Und umgekehrt genauso. Manchmal meint man mit einer ganzen Sache einen Teil davon. Zum Beispiel im Koran al-Karim sagte Allah azza wa jalla, vielleicht kann man es auch im Deutschen sagen, sie steckten ihre Finger in die Ohren. Was meint ihr dazu? Haben sie ihre Finger in die Ohren gesteckt? Bist du sicher? Was meinst du? Aber haben sie ihre Finger in die Ohren gesteckt? Mach's mal vor. Hat er seinen Finger in die Ohren gesteckt? Hä? Aha, das heißt, er hat eigentlich seine Fingerspitzen in die Ohren gesteckt, wenn man das sagen kann. Ja? Also einen Teil seiner Finger. Weil den ganzen Finger kriegt er nicht hin. Und schon auch nicht die Finger, alle 10. Er hat 2 und davon auch nur einen Teil. Okay? Trotzdem sagt man die Finger. Warum? Weil man nennt das sprachlich nicht so genau. Manche bekommen Waspas und sagen, er hat gelogen. Also, das ist nicht. Die Sprache ist so. Die Sprache ist, haben wir ein bisschen dehnbar. Okay? Insofern meint man manchmal mit einem Ganzen nur einen Teil davon. Auch wenn du sagst zum Beispiel, manche Leute übertreiben, machen Aussagen, zum Beispiel, die Menschen sind so und so. Er meint damit nicht alle, er meint einen Teil davon. Er meint auch nur den Teil, der ihn gerade aufgeregt hat. Okay? Es sind vielleicht 2, 3 Leute, aber er meint damit alle. Er sagt aber alle. Ja? Insofern, diese Aussagen, das muss man verstehen. Und hier heißt es, er hat 99 Seelen getötet. Streng genommen könnte auch damit was ganz anderes gemeint sein. Streng genommen könnte damit gemeint sein, und das ist das Beispiel, was ich vorhin gesagt habe mit dem Norden und links, ne? Was man schmal, so, ich spreche es extra komisch aus. Man. Auf jeden Fall, weil 99 Seelen, warum schließt du jetzt von einer Seele auf einen Menschen? Kannst du auch von einer Seele auf einen Affen oder von einer Seele auf einen Elefanten schließen, richtig? Theoretisch ist alles möglich, die haben auch Seele oder nicht. Ja? Aber das ist nicht damit gemeint. Logischerweise ist damit nicht gemeint, weil das ist nicht so jetzt die Sünde, sage ich mal. Ja. Und zweitens, weil in der anderen Version heißt es 99 Menschen. Okay. Also wenn jemand, ist ein einfaches Beispiel, aber es ist manchmal sehr, sehr entscheidend. Dann heißt es in einer anderen Version von Ibn Majah, eine sehr interessante Sache, nachdem er 99 Menschen getötet hat, was haben wir gehört in der ersten Version, was ist dann passiert? Er fragte nach den wissensreichsten Menschen. Bei Ibn Majah gibt es einen schönen Zusatz. Er heißt auf Arabisch, ثُمَّ عَرَضَتْ لَهُ التَّوْبَةُ. Das heißt wortwörtlich, ich würde es so übersetzen, dann kam ihm die Taube in den Sinn. Dann kam ihm die Taube in den Sinn. Was bedeutet das? Er hat sich dann überlegt, umzukehren. Ja. Ja, und halt noch nicht hundertprozentig gesagt jetzt. Okay, ich höre noch mal. Dass er Reue im Herzen empfunden hat, dass es also, dass er vorhatte, diese Reue zu machen, so dass er heute so Okay. verschuldet hat. Okay. Wollte jetzt auch sagen, und dass es ihm bewusst wurde, dass das, was er macht, überhaupt nicht in Ordnung Alles, was ich sage, richtig. ist. Ich suche Eingebung. noch eine zweite. Eingebung. Was meinst du? Er hat eine Eingebung bekommen für die Reue. Sag genau, was willst du damit Das sagen? heißt, Allah hat ihm gegeben. Barakallah, das ist der entscheidende Punkt. Dass eben, das ist kein Verdienst, den er sich selbst zuschreiben kann. Dieses kam ihm in den Sinn. Wer hat ihm das in den Sinn gegeben? Es gibt eine Überlieferung in Sunan Tirmidhi, der sagt, was von Ibn Mas'ud, dass der Prophet sallallahu gesagt hat, dass genauso wie der Satan den Menschen einflüstert, flüstert auch der Engel den Menschen ein. Und der Engel flüstert dem Menschen Gutes ein und der Satan flüstert dem Menschen Schlechtes ein. Okay? Und das ist ja einer der unglaublichsten Aspekte in diesem Hadith. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala derjenige, dem gegenüber du gesündigt hast. Und es gibt keine Sünde, für die du eine Rechtfertigung hast. Es gibt keine Sünde, wo du sagen kannst, das habe ich mir jetzt mal leisten dürfen. Das gibt es nicht. Dann geringschätzt du deinen Herrn. Es gibt keine Sünde, bei der Allah subhanahu wa ta'ala, wo du sagen kannst, es ist egal. Und du machst die Sünde nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal. Du machst nicht in deinem Leben Sünden, die du an der Hand abzählen kannst. Allah Azza wa Jalla sagte in einem heiligen Hadith: O meine Diener, ihr sündigt bei Tag und Nacht. Ihr sündigt bei Tag und Nacht. Das heißt, ständig seid ihr am Sündigen. Und ich bin es, der die Sünden allesamt vergibt. Deswegen bittet mich um Vergebung, dann werde ich euch auch vergeben. Und dann kommt noch dazu, dass derjenige, dessen Zorn du erregt hast, derjenige, den du mit dir unzufrieden gemacht hast, der ist nicht wie ein Mensch, der dann die Tür schließt und zornig ist und mit dir nichts mehr zu tun haben will und dir sagt, wenn du was willst, kommst du von alleine. Umgekehrt, er öffnet die Tür, ruft dich ständig zu sich. Gib dir auch noch ein, dass du Tauba machen sollst. Gib dir auch das Gefühl, jetzt Tauba. Du musst nur noch diesen Ilham, diese Eingebung, wie du gesagt hast, ja, nutzen und den Weg zu deinem Herrn einschreiten. Das ist alles. Er leitet auch noch dein Herz in die Richtung zu sich, subhanahu wa ta'ala. Deswegen, wenn man die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala beschreiben würde, kann man nicht beschreiben. Man kann sie nur am besten beschreiben, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es in diesem Hadith oder Allah azza wa jalla im Koran al-Karim beschrieben hat. Und dann auch eine wichtige Sache, damit wir es nicht vergessen, die 99 hier, die hat keine Bedeutung. Was heißt, hat keine Bedeutung? Ha? Also ich gehe davon aus, dass es wirklich 99 waren, aber ich meinte damit keine Bedeutung. Das spielt, wenn du sagst, ich habe aber mehr als 99 getötet, ich hoffe nicht, ach, jetzt machen wir mit keine Angst, ja. Aber wenn du sagst, ich habe mehr oder ich kenne jemanden, der hat mehr oder was ist mit jemandem, der viel mehr als 99 Menschen getötet hat, dann sagen wir, ach, auf ihn trifft der gleiche Hadith zu. Und der Beweis dafür ist was? Der Beweis dafür ist, dass am Ende das Ergebnis des Ganzen hängt nicht davon ab, wie viele Menschen er getötet hat. Richtig? Es hängt einzig und allein davon ab, naja, welchem Erde er näher war. Davon hängt es ab. Und das war nicht an der Anzahl der Menschen gebunden. Und außerdem könnte man auch sagen, die 99 steht für eine Zahl, da kannst du ja nicht mehr zählen. Also wer so viele Menschen getötet hat, glaubst du, der merkt sich alle seine Opfer. Sagt man ihm mal 63, kannst du dich daran erinnern, sagt er, weiß nicht mehr, den hab ich in meinem Leben nie getötet. Insofern geht es nicht um die Zahl. Auf jeden Fall, dann kam ihm die Taube in den Sinn. Daraufhin fragte er nach den wissensreichsten Menschen auf Erden. Und das ist natürlich der entscheidende Punkt. Dieser Zusammenhang. Es kam ihm in den Sinn, und das Erste, was er gemacht hat, er hat die Gunst der Stunde ausgenutzt. Und er hat nicht das gemacht, was eben fatal ist, indem man sagt, später inshallah. Jetzt bin ich noch in meinem Geschäft drin, ja, ich weiß, dass es, ich darf Haram nicht verkaufen und so, aber was soll ich jetzt machen? Inshallah mache ich erstmal zu Ende und dann später. Dieses später, bis dahin später, ist dein Herz schon schwarz. Ja. Da schlägt dein Herz gar nicht mehr wegen dieser Sünde. Am Anfang hast du gesagt, wie könnte ich die Sünde begehen, Astaghfirullah, und spürst du die Reue. Aber wenn du dich an die Sünde gewöhnst, der Mann hat kein Problem gehabt, den Hundertsten zu töten. Das war nicht, hat er kein Problem damit mehr gehabt. Es war aber nur einmal sein Schwert gezuckt und das war's. Ja. Er fragte nach dem wissensreichsten Erdbewohner oder Menschen auf Erden. Und das ist natürlich interessant. Trotz dieser Sünde und trotz dieser, was er angerichtet hat, weiß er, man fragt nicht in der Religion irgendjemanden. Und man fragt auch nicht jemanden, der besonders religiös aussieht. Oder, und er macht auch nicht die Religiosität abhängig davon, wie oft er in die Moschee kommt. Warum? Weil das ist Ibadah, die macht das zwischen ihm und Allah, also die Ibadah. Im Sinne von, ich sehe, dass er viel betet, ich sehe, dass er viel fastet und so, das ist eine Form der Religiosität, richtig, aber das bedeutet nicht, dass ich den in der Religion frage. Kann sein, der hat keinen blassen Schimmer. Kann sein, er betet Allah an und weiß nicht mal, wo sein Herr ist. Das heißt also, das ist nicht die Frage. Die Frage ist, kann er mir in der Frage helfen, die ich beantwortet haben möchte. Und dann geht es um Wissen. Und Wissen kann man sehr schlecht am Äußeren eines Menschen erkennen. Besser gesagt, gar nicht. Ich meinte sehr schlecht, weil manchmal sieht man, dass jemand nach Wissen strebt. Manchmal sieht man, dass jemand unterrichtet. Manchmal sieht man, das kann man natürlich davon abhängig machen. Aber nicht eben davon, dass er, weil er einen Bart hat oder weil er eben Kleider machen Leute. Im Prinzip, das gilt bei uns hier überall immer. Kommt irgendjemand irgendwoher, sieht gut aus, hat schöne islamische Kleidung an, hält einen Vortrag und zack, die Leute fragen ihn. Das ist der Vortrag, den er gehalten hat, der gleiche Vortrag, den er überall auf der Welt hält. Genau den gleichen. 1:1 kopiert, hat auswendig gelernt. Das merkt keiner. Weil er jetzt kommt nur einmal und geht wieder. Aber die Leute fragen plötzlich, die vertrauen ihm ihre Seelen an. Bismillah. Sag mir bitte, was halal ist. Ja, wirklich. Sag mir, was halal ist. Sag mir, wie diese Seele ins Paradies kommt. Nimm sie und steck sie bitte dahin, wo sie hinkommt. So vertrauen sie man. Warum? Natürlich aus Unwissenheit. Aber dieser Mann, trotz seiner Sünden, hat er diese gesunde Fitra immer noch. Die gesunde, natürliche Veranlagung. Das hängt eben von der vom Wissen ab. Daraufhin verwies man ihn auf einen Menschen. Okay, Rahib auf Arabisch ist der Mönch, der im Zölibat lebt, ja, der also sich zurückgezogen hat in sein Kloster und sich der Andacht zu. Er macht praktisch I'tikaf sein ganzes Leben. Okay? Und das ist ja der Punkt. Nur weil jemand viel betet, heißt es nicht, dass er viel Wissen hat. Der weiß, dass man viel beten soll. Ist gut, Alhamdulillah. Aber vielleicht betet er zur falschen Zeit. Vielleicht betet er zur verbotenen Zeit. Vielleicht fastet er, aber darf gar nicht fasten. Insofern, das Vieh, die Religiosität, ist etwas Gutes, eine Form der Rechtschaffenheit, aber sie steht natürlich unter der Stufe des Wissens, zweifellos. Und am besten, man vereint beides miteinander. Man betet Allah mit Wissen an. Wann ist Erscheinung? Dann verwies man ihn auf den Mönchen und das ist natürlich ein Hinweis darauf, dass ihm diese Fehler unterlaufen ist. Er hat gefragt nach den Wissensreichsten, aber ist dann leider ist ihm jemand in die Quere gekommen, der ihn falsch, den fehlgeleitet hat. Der ihn in die Irre geleitet hat. Er sagte, das ist der Wissensreichste. Ist aber nicht. Das bedeutet also, nicht jeder, der dir das erzählt, muss ihm gleich glauben. Frag doch nicht nur einen, frag doch einen zweiten. Hätte er gleich einen zweiten gefragt, wäre es besser gewesen, klar. Aber dieser Hadith will dir unter anderem sagen, wenn du mehr als einmal fragst, umso eher zur Wahrheit, als wenn du nur einmal fragst. Einmal kann falsch sein. Aber zweimal, dreimal, viermal, fünfmal fragen und jedes Mal weist man sich auf den gleichen Gelehrten hin, also die Wahrscheinlichkeit, dass alle falsch liegen, wird immer geringer. Und das sollst du machen. Insofern, hier geht es also um die Wahl des Lehrers, um die Wahl des zu Befragenden, die Wahl des Gelehrten. Wen frage ich in dieser Thematik so und so? Okay? Da kann man sich ruhig Mühe geben und soll man sich auch ruhig Mühe geben und nicht nur einmal fragen, zweimal fragen, sondern so häufig wie möglich, bis man sicher ist, jawohl, in diesem Thema über das Erbgesetz frage ich diesen Gelehrten. Im Thema über Heirat und Scheidung, da kennt sich dieser Gelehrte am besten aus. Im Thema über Zakat frage ich lieber den anderen. Und so weiter. Es kann natürlich unterschiedlich sein. Da sagt er, dass er 99 Seelen getötet hat. Gibt es eine Art Tauba? Er sagte, nein. In einer anderen Version sagt er, es gibt keinen Weg zur Tauba. Daraufhin tötete er ihn. Hinweis natürlich auf die Gefährlichkeit, ohne Wissen zu sprechen. Jetzt könnte jemand sagen, also nicht jeder wird gleich getötet, wenn eine falsche Antwort gibt. Das stimmt. Das ist richtig. Nur, was sich im Jenseits erwartet, wenn du über Allah gelogen hast, ist wahrscheinlich schlimmer. Weil hier wurdest du getötet zu Unrecht. Aber das ist ja kein Grund, jemanden zu töten, ja. Aber was sich im Jenseits erwartet, ist sicherlich nicht vergleichbar. Denn Allah Azza wa Jalla sagte im Koran Karim Surat al-A'raf, als er über verschiedene Sünden gesprochen hat, sprach er auch über Ash-Shirk. Und als schlimmste Sünde erwähnte er das Wissen, das Reden über Allah ohne Wissen. In einer anderen Version sagte der Mönch, wie? Nachdem du 99 Seelen getötet hast? Also wird er sagen, bist du verrückt? Denkst du wirklich, du hast noch eine Möglichkeit zur Tauba? Und das weist hin auf seinen schlechten Charakter. Und dass man als Mensch, der eine Fatwa gibt, das religiöse Auskunft gibt, dass es Anstand an den Tag legen soll. Und dass der Umgang mit einem Sünder, der sich Allah zuwenden will, nicht gleich ist mit dem Umgang mit einem Sünder, der sich von Allah abwendet. Also ich gebe euch ein Beispiel. Zwei Leute fragen einen Gelehrten, und das ist übrigens Ibn Abbas passiert, ne? Radiallahu anhu. Zwei Leute haben ihn gefragt. Der erste kam, fragte Ibn Abbas, sag mal, wenn man jemanden getötet hat, kann man den Tauba machen? Sagt er ja. Logisch, ne? In der nächsten Sitzung kam jemand und sagte, Ibn Abbas, wenn man jemanden getötet hat, kann man den Tauba machen? Sagt er nein. Fragten die Leute ihn, was ist los? Nachdem damit weggegangen ist. Die haben ein bisschen Anstand mit ihrem Lehrer gehabt. Ja? Dann habe ich gesagt, hey, warte mal, bleib mal hier, warte mal ganz kurz. Du hast den Märzen was anderes gesagt. Ja? Der Mann ging weg, dann fragten sie ihn. Er sagte, ja, der Unterschied ist ganz einfach. Er sagte, der Erste, der kam reuend. Der hat eine Sünde begangen und der will jetzt die Reue zeigen. Der Andere, der hat die Sünde noch gar nicht begangen, der hat sie vorzubegehen. Der will sich nur vorher absichern, dass sein Paradies nicht ganz flöten gegangen ist. Der will es so machen, wie der Shaitan zu den Geschwistern von Yusuf gesagt hat. Tötet Yusuf und später werdet ihr dann rechtschaffende Menschen sein. وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ in Surah Yusuf. Und danach, nachdem ihr ermordet habt, macht ihr also Tauba und dann seid ihr gute Menschen, betet und fastet und geht in die Moschee. Und Allah wird inshallah vergessen, nicht vergessen, sondern Allah wird inshallah auch Sünde dann vergeben. Okay? Und das ist natürlich fatal. Insofern, der Umgang du könntest jetzt sagen, ja, Moment, ist doch gelogen, die Antwort. Langsam. Erstens, die Antwort ist nicht gelogen. Und zweitens, wenn sie gelogen wäre, ist immer noch besser, als wenn du Grund dafür bist, dass jemand anders getötet wird, richtig? Oder nicht? Okay. Außerdem ist sie nicht gelogen, warum? Weil, wenn jemand einen anderen Menschen absichtlich tötet, sagt der Imam Ahmad rahimahullah ta'ala über eine Ayah im Koran, wird Allah Azzajal ihm nicht den Erfolg verleihen, Tauba zu machen. Eine der gefährlichsten Ayat im Koran al-Karim. Wo Allah sagte, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Dass wer einen gläubigen Menschen vorsätzlich tötet, dessen Lohn ist die Hölle, für immer wird er darin bleiben und Allah ist zornig über ihn und Allah verflucht ihn und Allah hat für ihn gewaltige Strafe bereit. Insofern ist die Antwort nicht unbedingt gelogen. In einer anderen Version heißt es, da zog er sein Schwert aus der Schwertscheide hinaus und vollendete die 100. Und das haben wir gesagt, das weist auf dass die Sünde beim ersten Mal wehtut, aber irgendwann mal gewöhnt man sich daran. Deswegen ist es besser, wie Imam, ich glaube, Hassan Basri rahimahullah gesagt hat, es ist einfacher, eine Sünde von vornherein zu unterlassen, als sie im Nachhinein zu bereuen. Es ist einfacher, eine Sünde vornherein zu verlassen, gar nicht erst zu begehen. Also wenn der Shaitan dir sagt oder deine eigene Seele dir sagt, begeh die Sünde so und so einmal und später machst du Tauba, dann sollst du wissen, dass diese Tauba später viel schwieriger ist als der Kampf, den du jetzt gerade durchmachst. Viel schwieriger. Weil jetzt bist du gerade lebendig. Jetzt dein Herz ist lebendig. Jetzt dein Herz sagt dir, die Sünde ist haram. Später wirst du 100 Millionen Ausreden haben, die Sünde weiterhin zu machen. Und selbst wenn du aufhörst, sie zu begehen, hast du keine Reue mehr in deinem Herzen. Es sei denn, Allah Azzajal holt dich mit seiner Barmherzigkeit ein. Dann heißt es in einer Version wieder, dann kam ihm die Taube in den Sinn, da fragte er nach dem wissensreichsten Menschen auf Erden, da wies man ihn auf einen gelehrten Mann hin, diesmal ist also der Richtige. Er sagte, dass er 100 Seelen getötet hat, gibt es für ihn eine Form der Taube, eine Form der Rückkehr? Er sagte, selbstverständlich, wer wird schon ein Hindernis sein zwischen dir und der Taube? Insofern will er damit sagen, es gibt niemanden, der sich zwischen dir und Allah Azzawajals Barmherzigkeit stellen kann. Daraufhin sagte er, aber zieh los zum Land so und so, in einer anderen Version heißt es zur Ortschaft so und so, wie Sahih Bukhari es heißt, denn dort gibt es Menschen, die Allah dienen, so diene Allah mit ihnen zusammen. Taban, dieser Ratschlag, offensichtlich ist klar, dass der Mensch sich seinen Freunden anpasst. Ihr kennt das Sprichwort auf Deutsch, zeig mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Das ist nichts anderes als entnommen als aus dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل, dass ein jeder von euch nimmt die Gewohnheiten oder die Religion seines innigsten Freundes an, so soll jeder darauf achten, wen er zum innigen Freund nimmt. Und das ist sehr, sehr, also das merkt man an sich selbst auch, wie man redet, teilweise sogar wie man geht, wie man sich verhält, deine Meinung, wie du sie bildest. Ja, das ist einfach beeinflusst von den Leuten, die um dich herum sind oder auch von das, was du hörst und von dem, was du siehst. Insofern sagte er, du sollst deine alten Freunde verlassen. Du sollst sie örtlich sogar verlassen. Örtlich sogar verlassen. Weil der Mann, der Gelehrte hat verstanden, wenn jemand es schafft, 99 Menschen an einer Stelle zu töten. Das heißt, du kannst ihm nicht sagen, bleib dort und mach Tauba. Das macht keinen Sinn. Du musst als Gelehrter die Krankheit von Grund auf beseitigen. Du musst als Gelehrter verstehen, was das Problem wirklich ist. Und deswegen ist nicht jeder, der Wissen hat, auch befähigt, Fragen zu beantworten. Weil der eine liest zwischen den Zeilen und versteht, was der andere fragt. Und der andere nimmt das oberflächlich, Tauba kannst du machen. Wie? Bittest Allah um Verzeihung, dass du versprichst, ihn nicht zurückzukehren, bereust und das war's. Der geht nach Hause und hat eigentlich gar nichts davon profitiert. Dann macht die Sünde wieder. Einfach, weil du hast die Katze am Schwanz gepackt. Ja? Du hast das Problem nicht gelöst. Du hast ihm nicht gesagt, wie du es lösen sollst. Okay? Er sagte, geh dorthin, dort gibt es Menschen, die Allah dienen, so diene Allah mit ihnen zusammen. Das ist ein Hinweis darauf, liebe Geschwister, auf die Wichtigkeit der Ibadah in Bezug auf die Rechtschaffenheit eines Menschen. Denk nicht, dass du rechtschaffen wirst, wenn du nicht acht gibst auf deine Gebete, wenn du nicht acht gibst auf deine Ibadah. Deine Ibadah muss passen. Wenn du die höchsten Stufe erreichen möchtest, muss auch deine Ibadah dementsprechend sich verbessern. Du kannst nicht sagen, ich möchte zu den Top 10 gehören und du sagst, ich mache nur meine 5 Gebete und das war's. Und du bist immer, kommst immer zum Gebet, wenn die Leute schon angefangen haben zu beten. Kommst immer, wenn die erste Raka schon angefangen hat, oder zweite, oder kommst zur letzten Raka. Oder kommst zum Jum'ah, wenn die Khutbah schon angefangen hat. Das ist nicht das, was hier gemeint ist. Ja. Das heißt, die Rechtschaffenheit rührt in erster Linie von deiner Ibadah. Deswegen das Erste, was du bezeugst, Ashhadu an la ilaha illallah. Und bei der Uluhiyya geht es um die Ibadah. Andere Formen der Rechtschaffenheit gibt es auch. Es gibt auch, dass man andere Menschen Gutes tut und so weiter und so fort. Aber in erster Linie ist es die Ibadah. Und dieser Hadith weist auch darauf hin, natürlich, dann sagt er in der Version bei Sahih Muslim, dort gibt es Menschen, in diesem Land, wo du hingehst, dort gibt es Menschen, die rechtschaffen sind. Und wenn du diese zwei Versionen jetzt miteinander verknüpfst, die eine heißt was, dort gibt es Menschen, die rechtschaffen sind. Und die andere heißt, dort gibt es Menschen, die Allah dienen, so diene Allah mit ihnen. So weißt du, dass wenn du alleine nur Allah anbetest, hast du schon Rechtschaffenheit erlangt. Salah und ein Rajul Salih ist schon jemand, der Allah alleine anbetet. Es ist eine bestimmte Stufe der Rechtschaffenheit, aber es ist ein Salih. Okay? Es ist ein rechtschaffener Mensch. Denn was gibt es Besseres, als Allah alleine anzubeten, ihm nichts beizugesellen? Er sagte, kehre nicht zu deinem Stück Erde zurück, denn es ist ein übles Land. Gemeint ist natürlich aufgrund der Bewohner, die sich dort befinden. Und der Mensch ist schwach. Wenn alle um dich herum schlecht sind, ja, versuch mal, das ist ein einfaches Beispiel, ja, versuch mal, wenn du unter Menschen bist, die keine Muslime sind und die Gebetszeit eintrifft, das Gebet zu Anfang der Zeit zu verrichten, Wudu zu nehmen, Sunna-Gebet vorzumachen, Fard-Gebet danach zu machen und danach dein Sunna-Gebet wieder zu verrichten. Am besten noch in der Moschee. Die Realität, wie ist das? Er hat Wudu schon vorher gemacht, macht schnell seine 2 Raka'a oder 4, ohne dass jemand gesehen wird. Sunna vorher, Sunna nachher, kannst du alles vergessen. Das ist die Realität. Warum? Das hat mit der Umgebung zu tun, der du bist. Wenn du in einem muslimischen Land bist, wo die alle zur Moschee gehen und alle beten, betest du dein Sunna-Gebet vor, betest dein Sunna-Gebet nach. Deswegen, das muss man einsehen. Er sagte, dann zog der Mann los, als er zur Hälfte des Weges ankam, kam der Tod zu ihm. Und das weist darauf hin, dass er die Nasiha seines Gelehrten sofort angefangen hat umzusetzen und nicht gesagt hat, ich mache das später. Das heißt, und das ist die entscheidende Sache an dem Hadith, er war ein Sünder, er hat angefangen, Reue zu zeigen, also angefangen, die Tauba zu machen, nur er hat von Allah nicht genug Zeit bekommen. Und dieser Faktor ist nicht seine Schuld. Ist es seine Schuld, dass er nicht länger gelebt hat? Kann er sagen, ja stimmt, hätte ich länger gelebt, dann könnte ich das, das liegt doch nicht in deiner Hand. Wann du sterben wirst, ist eine Sache, die Allah für dich bestimmt hat. Und wenn der Zeitpunkt eintrifft, kannst du ihn weder vorher verschieben, noch hinausschieben. Das geht nicht. Deswegen wirst du auch dafür nicht zur Rechenschaft gezogen. Aber was war vorher? Vorher war in deiner Hand. Und er hat das Bestmöglichste aus seiner Situation gemacht. Er ist losgezogen. Dann wirst du es hören, wenn Adhan, dann erzähle ich weiter, inshallah. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Wir waren stehen geblieben in dem Moment, wo ihm der Tod ereilt hat, als er auf der Hälfte des Weges angekommen war. In einer anderen Version, Sahih al-Bukhari, heißt es, da ereilte ihn der Tod, und das weist darauf hin, dass der Tod schneller ist, als jeder Mensch auch laufen könnte, ereilte ihn der Tod und er neigte mit seiner Brust in Richtung des Landes. Das heißt, in Richtung des Landes, zu dem er hinausgezogen war. Und das weist darauf hin, dass er anscheinend schnell am Gehen war. Wenn man sich das bildlich vorstellt, jemand, der eilt mit seiner Brust voraus, in dem Moment eilt ihn der Tod. Und diese Zentimeter, mit der er mit seiner Brust voraus war, das waren die entscheidenden Zentimeter, wie wir gleich sehen werden. Da stritten sich die Engel der Barmherzigkeit mit den Engeln der Strafe. Die Engel der Barmherzigkeit sagten, in einer anderen, noch schöneren Version heißt es, die Engel des Rahman sagten, er kam umkehrend, während sein Herz sich Allah zugewandt hatte. Und das ist das entscheidende Punkt ist hier, ihr wisst, Taten begeht man auf dreierlei Art. Ich begehe Taten mit meinem Herz. Ich begehe Taten mit meiner Zunge. Das heißt, ich spreche. Und die dritte Art, ich begehe Taten mit meinem Körperteil, mit meinen Extremitäten. Und die entscheidenden Taten von allen drei sind die des Herzens. Denn das Herz, ohne das Herz funktioniert alles andere nicht. Das heißt, das Herz gibt dir den Befehl, Hand heb deine Hand oder senke deine Hand oder schau dahin oder senke deinen Blick. Das heißt, das Herz ist entscheidend. Wenn im Herzen gut ist, ist alles andere auch gut. So hat der Prophet in dem berühmten Hadith gesagt. Insofern, mit dem Herzen kannst du ja erstmal nicht mehr machen, als deinen Körperextremitäten den Befehl geben, mach du auch Tauba. Insofern hat er mit dem Herzen schon Tauba gemacht. Die Engel der Strafe sagten, er hat niemals etwas Gutes getan. Jeder hat also sein Argument. Er hat niemals etwas Gutes getan. Gemeint ist von den Taten, die er als rechtschaffen Menschen machen würde. Denn er hatte ja gerade erst mal angefangen. Das ist ja nicht der Rede wert, was er gemacht hat. Auch wenn die Taube an sich was Gutes ist, aber in erster Linie ist die Taube ja eigentlich das Unterlassen des Schlechten. Richtig? In erster Linie ist das Unterlassen des Schlechten. Auch wenn es an sich etwas natürlich schon Gutes ist. In einer anderen Version in Sunan Ibn Majah mischte sich Iblis ebenfalls ein in die Diskussion. Und du kannst dir vorstellen, Iblis stand auf der Seite der Engel der Strafe. Er sagte, ich stehe ihm viel näher. Es gibt keinen Moment, in dem er mir gegenüber ungehorsam war. Es gibt keinen Moment, innahu lam ya'sini sa'atan qat. Es gibt keinen Moment, keine Sekunde, in der er mir gegenüber ungehorsam war. Entweder ist eine übertriebene Aussage, aber sie kann auch wortwörtlich sein. Denn wenn jemand, Gott bewahre, zum Beispiel sein Gebet vernachlässigt, dann ist er ein Sünder. Was ist mit den Gebeten, die er vernachlässigt hat? Was ist mit den Gebeten, für die er keine Reue zeigt? Was ist mit den Sünden, für die du keine Reue zeigst? Denn die Gelehrten sind sich darüber einig, dass man Tauba machen muss für jede Sünde, egal ob sie groß oder klein ist. Und sogar das Hinausschieben einer Sünde ist problematisch. Das Hinausschieben einer Tauba ist problematisch. Oder stell dir vor, jemand, Gott bewahre, trägt Seide als Mann. Er sündigt in jedem Augenblick. Oder als Mann trägst du Gold. Er sündigt in jedem Augenblick. Oder die Frau, die gesehen wird, die das zeigt, was sie nicht zeigen darf, sie sündigt in jedem Augenblick. Richtig? Insofern gibt es tatsächlich dieses Beispiel, dass jemand Gott bewahre, oder jemand lebt in einem Haus, das ihm nicht gehört, zu Unrecht, weil er es einfach unterschlagen hat. Oder jemand verzehrt das Vermögen von anderen Menschen zu Unrecht. Er isst und trinkt auf Kosten eines zu Unrecht. Und so weiter und so fort. Oder jemand kappt irgendeine Leitung und benutzt sie zu Unrecht. Ja? Und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt viele Beispiele dafür. Da kam ein Engel in der Gestalt eines Menschen zu ihnen und sie machten ihn zum Richter unter ihnen. Da sagte In der Version Sahih Bukhari heißt es, Allah gab der einen Erde ein, dass sie sich nähern soll. Das heißt, die Erde, die sein Ziel war, die soll sich nähern. Das heißt, dem Verstorbenen nähern, näher rücken. Und er gab der anderen Erde ein, sie soll sich entfernen vom Verstorbenen. Und das weist auch die gewaltige Macht Allah subhanahu wa ta'ala hin, dass diese Erde mit all ihren Bergen und mit all ihren Flüssen, mit all ihren Meeren, Allah azza wa jalla nur sagen, nähere dich und sie nähert dich. Er braucht nur ihr sagen, entferne dich und sie entfernt dich. Und dann sagte er, misst die beiden Entfernungen. Jeweils die Entfernung der Erde, von der er losgezogen ist, zu ihm und die zweite Entfernung von ihm bis zur Erde, zu der er hinausgezogen ist. Zu derjenigen, der er näher ist, wenn er einen von beiden näher steht, so gehört er zu ihren Bewohnern. Da missten sie die beiden Entfernungen und fanden vor, dass er derjenigen Erde näher war, zu der er hinausgezogen war. In der Version Sahih al-Bukhari heißt es, um eine Hand breite. Um eine Hand breite. Daraufhin nahmen ihn die Engel der Barmherzigkeit in Gewahrsam. Und Bukhari heißt es, da wurde ihm vergeben. Da wurde ihm vergeben, heißt, da wurde ihm den Mord an jeder einzelnen Seele von diesen 100 vergeben. Und Allah Azza wa Jal, wenn er jemandem vergeben will, macht er dies. Und was ist mit dem Recht der Menschen, die getötet worden sind? Brauchst du dir wohl keine Sorgen machen. Die Rechte, die sie bekommen, Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihnen, was er will. Allah subhanahu wa ta'ala auf seiner Barmherzigkeit kann er jeden Menschen Tag auf ihn zufriedenstellen und ihm das geben, was ihn zufriedenstellt. Er braucht ihm nur etwas im Paradies zeigen und er wird schon verzeihen. Insofern, er vergab ihm und in der Version Sahih Muslim heißt es, so wurde er zu einem von ihnen. Und das ist natürlich die gewaltige Sache, denn er wurde zu einem der rechtschaffenen Menschen, die Allah anbeten, obwohl er nicht rechtschaffen war. Und obwohl er kein einziges Gebet unter diesen Menschen verrichtet hat. Obwohl er nicht ein einziges Mal mit diesen Menschen zusammengekommen ist und sie ihn angespornt haben, Allah azza wa jalla zu dienen. Trotzdem hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn zu ihnen zusammengepackt. Und deswegen, ihr kennt den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, Al-Mar'u ma'a man ahab. Das heißt, der Mensch wird zusammen sein mit demjenigen, den er liebt. Das gehört zur gewaltigen Barmherzigkeit Allahs azza wa jalla, sodass der Mensch sogar am Tag der Auferstehung, wenn unter seinen Nachkommenschaften Menschen waren, oder umgekehrt, wenn unter deinen Vorfahren Menschen waren, die besser waren als du, rechtschaffener waren als du, wenn du als Muslim stirbst, so wie sie als Muslim gestorben sind, wird dich Allah Azza wa Jal auf ihre Stufe erhöhen. Sie haben eine bestimmte Stufe im Paradies erreicht, die du nicht erreicht hast. Alleine dadurch, dass du ein Abkömmling bist von deinem Vater, wird Allah dich mit ihm zusammen im Paradies versammeln. Du wirst zu ihm hinaufgehoben und nicht er wird zu dir runtergedrückt. Wenn das nicht Barmherzigkeit ist von Allah, für etwas, was du nicht getan hast, du hast nichts getan dafür. Ja? Und trotzdem, deswegen die Sahaba radiallahu anhum haben sich über nichts mehr gefreut als über diesen Hadith. Der Mensch wird zusammen sein mit denen sie lieben. Und sie liebten den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, das war ihre Hoffnung. Weil sie wussten, dass Al-Maqam al-Mahmud im Paradies ist den Propheten sallallahu alaihi wa sallam vorbehalten. Und stell dir mal vor, das können wir uns nicht vorstellen, aber wir versuchen es zu verstehen. Man lebt 10 Jahre oder 20 Jahre oder mehr oder weniger mit dem edelsten Menschen zusammen. Mit demjenigen Menschen, dessen unser einer wünscht sich, ihm im Traum nur mal zu sehen. Oder manche Leute reisen an bestimmte Orte, um seine Haare zu sehen, sallallahu alaihi wa sallam. Dieser Mensch, wenn du dich jetzt von ihm getrennt hast in diesem Leben, hast du Angst, dass du ihn nie wieder sehen darfst. Warum sind die Menschen traurig, wenn ihr Vater stirbt oder wenn ihre Kinder sterben? weil sie ihre Geliebten verloren haben. Aber die Sahaba, radiallahu anh, für sie war der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, war ihnen lieber als ihr Vater und ihre Mutter und die Menschen allesamt. Denn das gehört zur Vollkommenheit des Iman. Insofern, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ebenfalls zu den Menschen machen, die den Propheten, alaihissalatu wassalam, auf die vollkommene Art und Weise lieben, sodass wir, auch wenn unsere Taten, wenn wir es nicht durch unsere Taten schaffen, uns dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu annähern, auch nur annähern zu nähern, dass wir es durch die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala schaffen. Möge Allah azza wa jalla uns mit ihm zusammen auferstehen lassen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den Erfolg verleihen, seiner Sunnah, soweit es möglich ist, zu folgen. Und möge Allah unsere Sünden vergeben und alles aus dem Weg an Hindernissen räumen, was uns davon abhalten könnte, mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam im Paradies zusammen zu sein. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.